Lektion 3, Hörtext 3. Ohne Sportschau, da würde mir was fehlen. Und am Wochenende hatte ich wieder Dienst. Es ist schon ganz schön bisch. Ah, da kommt ja der Heinrich. Guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, Heinrich. Tut mir leid, dass ich etwas spät komme, aber ich habe gerade noch ferngesehen. Was gab's denn? Du schaust dir doch nicht die Hitparade an, oder? Nein, Susanne, nicht die Hitparade. Ich habe Lindenstraße gesehen. Die sehe ich mir doch jedes Mal an. Letzten Sonntag ging's nicht und mittwochs wird doch immer die neue Folge im dritten wiederholt. Ach komm, sowas guckst du dir regelmäßig an? Also Serien sehe ich fast nie. Die finde ich langweilig. Nun ja, Schwarzwaldklinik oder Magnum oder sowas. Nun ja, ab und zu mal. Aber die Lindenstraße finde ich schon interessant. Ein großes Pilz, apropos bitte. Apropos interessant. Ich habe mir am Sonntag mal wieder den Tatort angeschaut. Den gucke ich manchmal. Schimanskis Waffe oder so ähnlich. Also die werden immer schlechter. War doch eine total unglaubwürdige Geschichte. Und der Schimanski hat auch immer die gleichen Sprüche drauf. Krimis sehe ich mir kaum an. Wenn ich überhaupt fernsehe, dann meistens politische Sendungen. Zum Beispiel gestern Abend Report. Das sehe ich fast immer. Oder auch manchmal einen guten Film. Habt ihr denn am Sonntag den Trotterfilm gesehen? Der war ganz toll. Ja, die bleierne Zeit. Den kannte ich schon von früher aus dem Kino. Also Serien mag ich nicht so. Die sehe ich nur ab und zu mal. Aber es gibt schon Sendungen, die ich regelmäßig anschaue. Zum Beispiel samstags, die Sportschau. Ohne Sportschau, da würde mir was fehlen. Und Dings da, das sehe ich immer mit den Kindern. Und den Hildebrand, den sehe ich auch meistens. Ach ja, morgen kommt ja wieder Scheibenwischer. Also eine Serie mag ich noch ganz gern. Kennt ihr Golden Girls? Das schaue ich mir oft an. Das ist spitze. Kann ich euch nur empfehlen. Jeden Freitag nach den Tagesthemen. Also Leute, ich weiß gar nicht, wo ihr die Zeit hernehmt, um so viel fernzusehen. Ich habe jedenfalls kaum Zeit dafür. So, ich glaube, ich muss jetzt gehen. War mal wieder ein netter Abend. Was, du gehst schon, Walter? So früh? Ja, ich muss doch morgen schon sehr früh zur Arbeit. Und außerdem wollte ich mir noch Tennis anschauen. Es laufen doch gerade die US Open. Da gibt's um 11 die Zusammenfassung. Die schaue ich mir immer an, wenn's geht. Also, tschüss, kommt gut heim.